Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Mit dem richtigen Outfit direkt auf die Tanzfläche. Das Designer-Outlet Ochtrup wünscht einen stylischen Abend und viel Spaß beim gemeinsamen Feiern. Designer-Outlet Ochtrup. Clap your hands, clap your hands. Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Musik. Jetzt. Me tiene loco, loco contigo. Que tal tú si pastillas, coco. Tú me tienes loco, loco contigo. Que tal tú si

ich bin Nele aus Dülmen. Mir gefällt Radio Kiepenkerl wegen der vielen coolen Hits. Klassiker aus den 80ern und 90ern, aber auch ja immer die aktuellen Charts. Für mich macht die Mischung einfach. Auch die Instagram-Seite im Internet verfolge ich immer wieder. Radio Kiepenkerl ist im Radio, bei Instagram und WhatsApp. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Mit dem richtigen Outfit direkt auf die Tanzfläche. Das Designer-Outlet Ochtrup wünscht einen stylischen Abend und viel Spaß beim gemeinsamen Feiern. Designer-Outlet Ochtrup. No matter where I go, I know where I came from. be a better man than me. Hey son, I wanna show you how to leave a bigger legacy. You know one day I'll be gone, but my love lives on. I'm your star, that's high in the sky. When you ain't feeling so strong and the nights are long, I will be your guiding light. Hey, hey son, I wanna show you how this world is beautiful. Hey son, I wanna tell you anything you dream is possible. Hey son, hey son, hey son, hey son, hey son. Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. I'll do my best. Pray that I can lift up. Pray my brother is blessed. Praying for enough. Pray for Julia wins. Pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it. Pray my friend to pull through. Pray as I take it, unto others I do. Praying on your love, we pray with every breath. Though I am in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray, we'll be singing by Ryan. One day we'll throw our hands in the sky, watch the stars. I'm chasing paradise with you. Rejected. And I'm the one that can relate to you, him, her, and your buddy. Cause everybody wants some money, ain't all, but you can't excuse it. The way I'm living, I got to use it. Cold cash, that's a scene. I've no excuse. I just eure Musik. Radio Kiepenkerl.